Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. Erlaubt bitte, dass ich euch gleich zu Beginn der Sendung frohe Pfingsten wünschen möchte, was die bisher abgelaufene Pfingstzeit betrifft und natürlich auch, was die Stunden anbelangt, die noch vor uns liegen. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen damit habt, alleine in halbwegs überschaubaren Räumen zu stehen und dann ist da so etwas hinter euch. Also ich kann das traditionell nicht haben und deshalb habe ich den Ventilator, so heißt der Kerl, der da hinter mir steht, ich habe den gerade kurzerhand ausgemacht, der Typ geht mir auf die Nerven, obwohl man ihn, glaube ich, kaum hören würde, wenn er jetzt weiterlaufen würde. Deshalb ist es hier eben heiß gewesen, jetzt rechne ich fest damit, es wird noch heißer werden, vermutlich ähnlich heiß wie auf dem ganzen Schwung von Open-Air-Festivals, welches an diesem Wochenende über die Bühne gegangen ist. Ich denke an Rock am Ring, Pink Pop, Orange Blossom, das kleine charmante Festival im Dreiländereck Ostwestfalen, Hessen, Niedersachsen, in Beverungen eben in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen noch das Orange Blossom Festival, das ich einer langen Tradition gehorchend in diesem Jahr auch wieder besucht habe. Es sind schwere Unwetter, teilweise für Ostwestfalen, angesagt. Ich hoffe und wünsche allen Beteiligten dort, dass sie davon verschont bleiben. Das Festival läuft in diesen Stunden nämlich noch und es ist ein Agent auch da, der mir morgen berichten wird, wie der dritte Tag des Festivals, der heutige Sonntag eben, verlaufen ist. Und ich möchte natürlich nicht, dass der da irgendwie heute Nacht absäuft. Dann hätte ich schlicht und ergreifend keinen Informanten. So, jetzt möchte ich aber langsam hier mal starten mit der dänischen Band Blaue Blume. you're sad, easy now, it's time. Oh, Musik von der Portland, Oregon Band Pure Bathing Culture aus dem letzten Jahr. Und die dänische Band Blaue Blume, die ich eben gespielt habe, wird die EP, aus der die Musik eben kam, Bo and Lorette, in wenigen Tagen hier in Deutschland veröffentlichen. Thank you. Wunderbar. 1 Live 4, kurzer Zwischenstand hier gerade gehört, die ebenfalls, ich will hier kein Dänemark-Special oder irgendwas in der Art machen, aber diese Band kommt nun auch einmal aus Dänemark, Lowly, auf diesem Spot-Festival, das ich immer mal erwähne, weil das wirklich prall ist. Mit guten Bands hat diese Gruppe gespielt, zwei junge Kerle, zwei Frauen. Und es gibt einen einzigen Track, den ich dankenswerterweise nach dem Festival zugespielt bekommen habe, Daydreamers, der für meine Begriffe so ein bisschen schön in der Linie dessen sich bewegt, was ich da eben mit Pure Bathing Culture, teilweise auch mit Blaue Blume bereits begonnen habe. So beseelt euphorische Tracks, teilweise mit Wall of Sound. Gitarren, besonders die Blaue Blume, machen das wunderbar. Eine so poetische Band habe ich lange nicht mehr gehört. Die wirken richtig nach und ich freue mich, dass diese Bo and Lorette EP, eben habe ich sie namentlich schon erwähnt, Ende des Monats Juni nun in Deutschland veröffentlicht werden wird. Dieses Trio ist hier weithin noch unbekannt. Das wird der erste Release in Deutschland sein und es gibt Gerüchte, wonach die Gruppe im Spätsommer auch einige Festivals noch spielen wird, unter anderem wohl auch im Sektor, aber solange das Gerücht ist, will ich das hier nicht irgendwie verbreiten. Washed Out! Und danach ein großartiges Elektropop-Duo aus Australien, White Hex. So close, and it feels so. Gleich mehr zu den Tracks, die ich hier versuchsweise in einer Linie spiele. Als Stichwort soll hier im Moment Alone reichen. Ganz kurz vielleicht zwei, drei Sätze zu den gerade gehörten Titeln. Gerade verklungen ist Musik des Berliner Duos Tender Games, dessen gleichnamiges Album ich mir bei meiner Fahrt zum Orange Blossom Festival nach Beverungen am Donnerstag bin ich bereits losgefahren, also einen Abend vor dem Festival, um im örtlichen Stadtkrug noch das ein oder andere Bier zu heben oder aber auch im späten Nachmittag noch durch die angrenzenden Wälder zu stapfen, was mir beides gelungen ist. Und nun hatte ich auch dieses Album mit, habe das am nächsten Morgen in glühender Sonne gewissermaßen gehört. Großartig, so langsamer House, Garage House, mit einem ganz starken Schlag in Richtung Garage, dieses Album. Und so überragend, sprach mich spontan so an, dass ich die Veröffentlichungszeit dieses Albums jetzt einfach mal brutalst möglich ignoriere, beziehungsweise schon in Beverung den Entschluss fasste, die wirst du ignorieren, denn dieses Tender Games Album, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, erscheint erst, bitte haltet euch jetzt fest, am 18. Juli. Gut, davor habe ich gespielt den Briten Lone mit Musik aus seinem Reality-Testing-Album, das ich überragend finde in seiner ganzen Grundhaltung. Die ist sehr soft, sehr mellow, sehr soulig ausgerichtet, gleichwohl glitscht der Mann auf seinem Album Reality-Testing wunderbar durch verschiedene Genres von sanften, langsamen Boogie-Downbeat-Nummern hin über Techno-House-Spielereien, muss man sagen, denn immer wieder mit überraschenden Einbrüchen, mit Samples durchsetzt, großartig synkopische Beats. Das ist so verspielt, so tief musikalisch. Das ist ein Album, dem man, auch wenn es hier jetzt platt klingen mag, unbedingt unterstellen muss, dass es für die Tanzfläche taugt, voll taugt, aber eben auch für das sogenannte Home Listening. Und davor auch noch ganz kurz, weil sie vielleicht noch hierzulande weitgehend unbekannt sind, das Duo White Hex aus Australien, Golden Knights, ist das Album, das jetzt in wenigen Tagen erscheinen wird, von ihm, ein Pärchen, die beiden auf dem Cover ausgesprochen elegant gekleidet, Abendgarderobe, wenn man so will, sie im langen Abendkleid, er im schwarzen Anzug mit schwarzer Weste, sehr kühl, sehr elegant, das Ganze auch musikalisch. Eben der geeignete Soundtrack für Golden Knights. Ich erspare mir, das hier zu übersetzen und mache weiter mit Maria Minerva. Of the earth, my perseverance was useless, yet I could not remain alone. It was evening. Night was beginning to spread the blackness of her veil over nature. The beautiful woman looked at me with compassion. I said, come closer. Come closer. But I may discern your features, each feature. The starlight is not strong enough. With modest demeanor, eyes noticed she crossed the greensward and reached my side. I said, as soon as I saw her, I perceive that goodness and justice have dwelt in your heart. We could not live together. We could not live together. As you do not know my soul, but get this into your head, never forget. Wolves and lambs look not on one another with gentle eyes. You can use me, are you? zwischendurch, ihr hört 1 Live 4. Some things we lost in the flood. Now buried under the mud. A god who's hard to defend. Now he's misunderstood. We'd help him out if we could. Don't you hide at home? Why don't you answer the phone? This silence brings a new silence in me. Don't you hide at home? You won't survive on your own. Some footprints passed on the road. Pressed heavy under the load. A hope that's hard to pretend. Now the waters have flowed. We'd lift them out if we could. Don't hide at home. Why don't you answer the phone? This silence brings a new silence in me. Don't you hide at home. You won't survive on your own. Ich habe jetzt ein paar Tracks in einer Linie gespielt. Dazu jetzt hier noch vielleicht ein paar Kommentare abzugeben, würde an dieser Stelle zu weit führen. In 3 Minuten nämlich haben wir auf 1 Live hier die Infos. Erlaubt also, dass ich mich schon mal hier warm laufe für einen Wortschwall danach. Dann geht es um die Tracks, die ich hier in einer Linie gespielt habe. Eine isländische Affäre war das, gerade die britische Band Revere und noch weiteres mehr. Dazu dann gleich noch ein paar Sätze. Hier ein Track des schwedischen Geschwisterpaares First Aid Kit, der Titeltrack aus dem neuen Album Stay Gold. Bis gleich. That I was weak. Always thought I could get hurt pretty bad. Still get up on my own 2 feet. I always believed that I was free. That I had some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me. sharp tongue, I could fool most anyone. I never expected to be struck by the fatal hands of fortune or by sheer bad luck. Gets fucked up, people just disappear. So now, don't be mad. Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamn, but I'll stick around. I'll be your master defender. Yeah, I'll stick. Okay, bevor ich weitermache, ein paar Hinweise und vielleicht auch mal eine Frage, die im Raum steht. Wenige Tage vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Warum hier und heute keine brasilianische Musik? Darf ich einfach mal ganz ehrlich und ganz offen sein? Ich habe in den letzten Tagen da mit einer Reihe von Leuten gesprochen über die WM und merkwürdig war, es gab da wirklich eine ganze Reihe von Übereinstimmungen hinsichtlich der Frage, bist du schon drauf? Bist du bereit? Also ich kenne inzwischen doch viele Leute, die sagen, ich bin noch nicht so richtig drin, das Fieber ist noch nicht da und das hat dafür gesorgt, dass ich heute eben auf diese Fußball-WM mitsamt all dem musikalischen Background Brasiliens, den man dazu spielen könnte, mir fehlte das Feeling. Da habe ich das einfach mal so etwas hippiesk an dieser Stelle anmerken. Und gehe nochmal ganz kurz zurück zu den Tracks, die ich gespielt habe. Dieses schwedische Geschwisterduo First Aid Kit. Vor Jahren war wirklich jede denkbare Plattenfirma hinter den beiden her. Die waren blutjung. Das waren zauberhafte Auftritte. Was dann so peu à peu an Platten kam, hat meinem Geschmack nach, meinem Urteilsvermögen nach, die Erwartungen nie so richtig erfüllen können. Was schlicht und ergreifend am Songwriting lag, vielleicht war auch ein Großteil der Songs einfach zu frömmelnd zelebriert. Das ist auf diesem neuen Album Stay Gold wirklich anders. Ich finde das ganz großartig und ohne jetzt jeden einzelnen Track gehört zu haben, aber doch die überwiegende Mehrheit, sag ich einfach mal, das ist das Beste, was First Aid Kit bis hierhin abgeliefert haben. Davor habe ich eine britische Band gespielt, die heißt Revere, dürfte hierzulande kaum bekannt sein und dasselbe dürfte man für die Band auch sagen, was England selber, ihre Heimat betrifft. My Mirror, Your Target. Ich habe die Band vor Monaten in einem rappelvollen Club gesehen und die sind dermaßen nett. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie die mir geholfen haben. Ganz bescheiden fragte ich hier dieses übliche Blablabla, German Radio, ist es möglich, irgendwie Musik von euch? Der eine schickte mich zum anderen, der nahm mich an die Hand zum Wiedernächsten. Schließlich stand ich vor dem Sänger, ein super smarter, netter Kerl. Und der hat mir dann eine CD in die Hand gedrückt, wofür ich mich wirklich überschwänglich bedankt habe. Die konnte ich dann vor Monaten schon spielen und ich freue mich, das jetzt erneut tun zu können, denn das Album dieser Romantik, Rockband Revere mit dem Titel My Mirror, Your Target wird jetzt in diesen Tagen in Deutschland regulär veröffentlicht, nachdem es zunächst seinen Release nur eigenartigerweise in den Benelux-Ländern hatte und nicht etwa in England. Die Gruppe existiert ewig lang, hat das Kunststück fertiggebracht, immer unbekannt zu bleiben und trotzdem waren sie die Musiker in vielseitige Aktionen verstrickt. Auch mit afrikanischen Musikern haben sie zusammengespielt. Wer Lust hat, dem mal auf den Grund zu gehen, auch musikalisch hochinteressant. Das muss ich einmal absetzen. Ich bin auch gleich durch. Die isländische Affäre, die ich eben erwähnt hatte, bestand aus zwei Electronic Dub geprägten Titeln. Der erste stammt von dem isländischen Duo Vök aus der EP Tension. Ein Track, der mich unter anderem dadurch so beeindruckt, dass erst ganz zum Ende ein völlig entrücktes Saxophon-Solo diesen Track nochmal zunehmend versilbert. Und danach habe ich gespielt die ebenfalls aus Island kommende Band Samaris, ein Titel aus dem Album Silky Dranga. Ich gehe sogar noch weiter zurück und erwähne, dass davor zwei Four to the Floor produzierte Tracks zu hören waren. Der erstere kam von ich habe sie erwähnt, sie kommt gebürtig aus Estland, Maria Minerva Histrionic heißt ihr Album, zu Deutsch so viel wie theatralisch mit großer Geste. Sie ist weit in der Welt herumgekommen, hat sich an verschiedensten Orten behaupten, erklären müssen. Vielleicht leitet sich der Titel daher ab. Ein wunderbares, sehr vielschichtiges Album von Maria Minerva mit dem Titel Histrionic, eben aus dem ich Musik gespielt habe. Und dann bin ich nochmal an den Sampler des Pariser Mode- und Musiklabels Kitsune gegangen, der sich Amerika widmet, der amerikanischen Musikszene, die seit jeher, gerade wenn es um Clubmusik geht, ja immer so ein bisschen anders tickt. America 3 ist die Compilation, die jetzt soeben herausgekommen ist, da ein Beitrag von Jerome Loll. Ja, da haben wir es doch. Ganz kurz, der britische Produzent Slugabate heißt, glaube ich, so viel wie Faulpelz, ist überhaupt nicht faul, sondern veröffentlicht jetzt die Coolest EP mit großartig gewundenen Tracks, aus der ich gerade einen gespielt habe, Pure El Nino Vibes nämlich. Davor hatte ich die Ouvertüre gewissermaßen des Lone-Albums, sehr feierlich geraten, kurz auch mal als zweiten Track von diesem Album Reality Testing hier in die Runde geworfen. Was hatten wir noch? International Youth aus Schweden. Damit ging's los. Thank you. Am Ende dieser Woche erscheint das neue, insgesamt dritte Album des niederländischen Produzenten Martin Dijkers mit Wohnsitz in den USA. Es ist heiß ersehnt, heiß erwartet, aber die begleitende Agentur in Deutschland lässt ausrichten, Martin sei derzeit, zumindest war das der Stand vor wenigen Tagen, unauffindbar, würde sich nicht rühren und man wisse im Moment nichts. Das klingt verdammt spannend und soll für mich Anlass sein, beziehungsweise gewesen sein, hier zum wiederholten Mal etwas aus der vorhergegangenen EP, die jetzt 3-4 Wochen alt ist, zu spielen. Das ist die Forgiveness EP Martin Dijkers, die er fast, könnte man sagen, schon erkennbar mit Fortet produziert hat. Das sind diese typischen Fortet-Rhythmen, diese vielschichtigen Rhythmen, leicht afrikanisch gefärbt, auf die er insbesondere seit der Zeit setzt, seit er mit dem inzwischen verstorbenen Jazz-Schlagzeuger Steve Reed sich für eine ganze Reihe von Alben eingelassen hatte, was der Produktionsweise von Fortet in Richtung mehr Rhythmus sowieso sehr weitergeholfen hat. Ich möchte weitermachen mit einem Track des deutschen Produzenten Glitterbug. Der findet sich auf dem Album Dust, hat eine verdammt magische Bassline. Und wenn ich in der Kürze der mir für die heutige Sendung zur Verfügung stehenden Zeit die entsprechende Schallplatte gefunden hätte, würde ich sie im Anschluss spielen. Diese Bassline ist nämlich im Grunde 1:1 von einem älteren Titel des Franzosen Laurent Garnier entlehnt. Einige werden das mit Sicherheit merken. First of July, hier ist Glitterbug. Wo wir hier gerade so eine Art von Musik mit kosmischer Erhöhung gewissermaßen hören, von Glitterbug, dem deutschen Produzenten aus seinem Dust-Album, möchte ich mir bei dieser Gelegenheit nicht den Hinweis verkneifen, dass wir nach Mitternacht noch heute Musik hören werden. Stichwort: die Pyramiden von Gießen, ein zurückliegendes Werk dieser insgesamt neunköpfigen Band, eine kosmische Horde aus dem Saarland, Musik nämlich aus dem neuen Album der deutschen Band Data Shock, die ich unfassbar gut finde. Aber das nach Mitternacht. Dieser Mann hier heißt Tom Weck. Luck ist sein Album. hat eine Frau in jedem Alter. Und meine Mutter war gut gebaut. Er hat zweimal bei ihr geschlafen, dann ist er abgehauen. Doch hat er etwas hinterlassen, bevor sein Foto verblich. Du kannst es sehen auf Hamburgs Straßen. Und dieses Abbild, das bin ich. Wollte ich ihn suchen auf offener See. Und ich höre ihn singen in Sprachen, die nur ich verstehe. Doch wie ich mich verkleide, keiner lässt mich auf ein Boot. Wie ich die Seemänner beneide für ihren Mut. Dass ich am Hafen einen Matrosen laufen sehe. Da höre ich von weit, weit her Vaters Lieder, die Lieder, die nur ich verstehe. Und es drängt mich, ihn zu lieben, was er auch tut, wer er auch sei. Alles andere einerlei. I am a sailor's daughter. Please let me aboard. All I have is my mother and the good, good Lord. I am a sailor's daughter. you just what my three women do. Yeah, I wish I could tell you just what my three women do. But if I open my mouth, well, that'll be three women that I lose. Yeah. Now I know what you're thinking. What gives me the right? Wir sind hier bei 1Live4 und wenn man unbedingt will, und ich will das jetzt mal unbedingt, dann könnte man die zwei zuletzt gehörten Titel durchaus in Zusammenhang bringen. Wir haben zunächst einen Track gehört von Sabina, die ich in der letzten Woche schon mit Musik aus ihrem überragenden Soloalbum Toujours gespielt habe. Die Frau ist 39 Jahre alt, sie spricht verschiedene Sprachen, wagt sich auf diesem Album. Sie, die eine ganze Reihe von Jahren in New York verbracht hat mit den Brazilian Girls, die keine Deutsche meines Wissens ist, obwohl das Paar, das sie zeugte, ein Italiener, eine Deutsche, so war es wohl gewesen. Sie hat lange in Frankreich gelebt, lebt wohl wieder jetzt in Paris. Hat einen Song in deutscher Sprache auf diesem Toujours-Album platziert. Ich hoffe und denke mal, es war zu hören. Da ging es um einen Seemann, der hatte viele Frauen, darunter auch ihre Mutter. Er blieb nur zwei Nächte, dann haute er ab. Von Sabina dann hin zu Jack White, der ist zwar meines Wissens nie Seemann gewesen, hat sich, bevor er in die Musik ging, eher mit Polstermöbeln meiner Erinnerung und meines Wissens nach beschäftigt. Aber Jack White macht auf seinem neuen, insgesamt zweiten Soloalbum, Lazaretto heißt es, im ersten Song sofort mit der ersten Zeile ein riesen macho-haftes, könnte man fast sagen, Fass auf, wenn er singt I got three women. Also ich hatte drei Frauen, eine rote, eine blonde und eine Brünette. Um das Ganze dann herrlich umzukippen und zu konterkarieren mit den Folgezeilen, es bedurfte schon einer digitalen Fotografie, um für mich überhaupt herauszufinden, welche dieser drei ich nun genau mochte. Und ich kann dir sagen, wenn ich überhaupt erst anfange, über diese Frauen zu reden, schwupps, sind sie irgendwie aus der Welt. Also möglicherweise sind das alles so Traumvorstellungen von Jack White oder Paranoia, denn Antriebsfeder seines Albums ist wohl nach allem, was man hört und was auch aus den Texten herauszulesen ist, mächtig Ärger mit dem britischen Model Karen Elson, mit dem er 6 Jahre etwa verheiratet war. Die beiden sind im Grunde friedlich auseinandergegangen, vor 3 Jahren geschieden. Wären dann nicht die beiden Kinder gewesen, um die es tierischen Streit gibt, sehr viel Rechtsanwälte im Leben des Jack White. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas eine höchst nervige Angelegenheit sein kann. Sie nämlich will die Kinder, ich habe das noch vor wenigen Tagen gelesen, auf eine Schule schicken, in der auch die Kinder von Dan Auerbach zur Schule gehen, von den Black Keys. Und Jack White hat wohl verlauten lassen, er wolle nicht zu Elternabenden oder sonstigen Veranstaltungen in eine Schule gehen, wo er damit rechnen müsse, diesem Arschloch zu begegnen. Die Animosität zwischen den beiden hat letztlich wohl eher rein musikalische Gründe. Ist Jack White doch der Meinung, dass die Black Keys bei ihrem Style ordentlich von den White Stripes, seiner alten Formation, abgekupfert haben. So viel mal dazu. Hier ein Mitbringsel aus dem oder vom Orange Blossom Festival. Eins meiner Highlights in Beverung, die niederländische Band Mr. and Mississippi. My soul longs, and even 1 Live 4. So, wir können sofort weiter. Ich muss mich einmal umdrehen. Ich hörte hier gerade was. Der Ventilator ist noch aus. Ich hatte es erwähnt, ich mag es nicht, Geräusche hinter meinem Rücken zu hören. Ich hatte den Ventilator vor der Sendung hier geschlossen, ausgeschaltet. Und möglicherweise liegt es daran, ich habe fürchterlich viele Wildwestfilme früher gesehen. Ihr wisst so, Richard Widmark, wenn der irgendwo reinkam, der konnte das auch überhaupt nicht ertragen, wenn da jemand hinter sofort Hüfte gezogen das Ding und dann war die Sache erledigt. Hinzu kommt, ich bin komplett unbewaffnet hier in dieses Studio heute Abend reingegangen. Aber er ist aus, ich sehe das. Ich würde erkennen, wenn er da rotieren würde, Ventilator. Ich kann das nicht haben. So, wie möchte ich denn weitermachen mit, meine Güte, mache ich mich selber durcheinander, mit den Glastieren, den Glass Animals.

ich habe hier gerade einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich klar. I'm in a mess, I can't help it. Kay Tempest. Round and round. I'm paranoid, I'm selfish. Push me, I climb up, I'm selfish. We had a dream, I shelved it. That eats me up, that's Elvis. Las Vegas, Sarah, I'm half bag lady, half Bagheera. I got my hand on my heart, but my heart's in the gutter. Talking to itself, starting to flutter when it thinks about yours. Barking at mutts like a nutter, trying to start wars on the bus. Dumb chunk of muscle with its claws out, throwing its sores out the dinghy in the middle of a gale. Making whirlpools the way I chase my tail. I go round in circles, not graceful, not like dancers. Not neatly, not like compass and pencil. More like a dog on a lead, but I'm mental. I go round in circles, not graceful, not like dancers. Not neatly, not like compass and pencil. More like a dog on a lead, but I'm mental. I'm in a corner saying nothing. Sitting in a pub with my eyes closed. Swaying to a power ballad. Shedding tears at the high notes like my hands are frozen. My gloves, my heart is broken and I want no love. Love, just watch your guts. If you're the time to feel what you touch, no way. My hands are smoking on this hot teacup. My heart is open, all I want is love. Love will prop you up. If you're the time to feel what you touch, no way. My hands are frozen, I ain't got no gloves. My heart is broken and I want no love. Love will rot your guts. If you're the time to feel what you touch, no way. My hands are smoking on this hot teacup. My heart is open, all I want is love. Love will prop you up. If you're the time to feel what you touch. Not like dancers, not neatly, not like compass and pencil. More like a dog on a lead, yeah, mental. I go round in circles, not graceful, not like dancers. Not neatly, not like compass and pencil. More like a dog on a lead, yeah, mental. I go round elliptical, watch me orbit this. I keep repeating myself, there must be more than this. I don't know why I can't change, there ain't no groundhogs here. There's just me in my garden, howling at the moon when it's round. Die Britin Kate Tempest, Everybody Down, ist ihr Album, auf dem sie zwischen Rap und Spoken Word wirklich gekonnt hin und her balanciert. Dieses Album kommt mir, es ist jetzt 3-4 Wochen raus, immer näher. Dieser Titel hier, Circles, es sind eine ganze Reihe von Tracks drauf, die so richtig rollen. Entschuldigt bitte meinen leicht verunglückten Auftritt eben. Der Grund liegt darin, oh Gott, dass ich kurzfristig überlegt hatte, soll ich hier auf die Verlosung eines Badehandtuches hinweisen oder soll ich es lassen? Ich möchte es gerne tun nach dieser Nummer hier, die von Dave Adjo kommt. Und dieses Badehandtuch hat jetzt nichts hier mit der Welle mit 1 Live zu tun, sondern mit einem Künstler, der euch dieses Badehandtuch schenken möchte. Ich sag gleich Näheres dazu. He had the bread, but the emperor got new bread. He thought he got new bread, but now we were naked instead. She had the bread, but the emperor's got new bread. She had the bread, but the emperor's got new bread. She had the bread, but the emperor's got new bread. She thought she got new bread, but now she were naked instead. We had a rent, but we emperors got new debt. We had a rent, but we emperors got new debt. We had a rent, but we emperors got new debt. We thought we got new debt, but now we both think it is dead. Slow down the music. Mach sie langsamer. Schön runter mit ihr. Hausmusik im Boogie, im Downbeat-Tempo. Das ist ein Trademark, ein Markenzeichen dieses wirklich tollen neuen Albums von Dave Adjo aus San Francisco. Black Frames. Ich will diese Sache mit dem Handtuch hier jetzt nicht als ewigen Running Gag durch die Sendung ziehen, aber einen Track würde ich gerne noch spielen von dem französischen Duo Bob Moe. When I look in your eyes, erwähnten Bob Moe sind ein Duo aus Frankreich. Genau, das Ende Juni das Album New Dawn veröffentlichen wird. Vorab gibt es als 12er, als Auskopplung When I Look, das ist der Titel, den ich gerade gespielt habe. Nochmal ganz kurz zurückgespielt, nach Mitternacht kamen hier die Glass Animals, dann etwas später Kate Tempest und dazwischen, da hatte ich diesen blöden Frosch im Hals, diesen kleinen Huster, hatte ich einen weiteren Titel des britischen Produzenten Slugabate gespielt, der auch mit so Kalimba-artigen Sounds spielte und so im gedämpften Haustempo daherkam. Ich mag diese verspielte Art von Slugabate, der in der Vergangenheit viel auf Ninja Tune auch veröffentlicht hat und der hier ein Info zu seiner neuen EP, der Coolest EP, geschrieben hat, in der er über sich schreibt, zunächst aber nicht in der Ich-Form, sondern in der sogenannten dritten Person. Diesen Erzählstil bricht er an einer Stelle und die finde ich so herrlich. Da schreibt er auf Englisch, ich versuche das mal ad hoc zu übersetzen. Ich bin übrigens Slugabate und ich versuche hier gerade eine Presseveröffentlichung in der dritten Person zu schreiben, muss aber gestehen, ich tue mich damit etwas schwer. Was ich letztlich sagen will, ich bin sehr stolz auf diese EP und ich würde es verdammt nochmal sehr schätzen, wenn ihr sie euch anhören würdet, etwa im Garten. Und dann fügt er hinzu, sehr wichtig schreibt er, diese Veröffentlichung wird es umsonst frei als Download geben ab dem 7. Juli. Da kann man die runterladen auf dem aktuellen Slugabate-Label auf Activia Benz. So heißt dieses Label, Activia Benz, Slugabate. Und er verspricht, wer jetzt schon die Seite besucht, also vor dem 7. Juli, der kann ein verdammt cooles Badehandtuch gewinnen. Ich habe mir diese Dinger gerade im Netz angeguckt, die sehen echt gut aus. Also nicht so irgendwas von der Stange und dann bekommt man auch zusätzlich zu dem Badetuch noch einen Download-Link für die EP. So, da schreibt er noch was mit Schwimmen gehen, aber das versteht sich natürlich von selbst. Also diesen Hinweis wollte ich noch losgeworden sein und jetzt können wir dann weitermachen. Nicht, dass ich hier schon wieder in eine erneute Konfusion gerate mit dem jungen Amerikaner Matthew David. Yeah. make fire with love. It is a smooth operation. Expect it to run. I shift position. Better than before. You're fast, I'm stronger. Outside of the wall, it will last for longer. Zu den gerade gehörten Musiken gleich noch zwei, drei Sätze mehr. Hier im Hintergrund fadet langsam Copeland aus. Inga Copeland, ehemals Partnerin von Dean Blunt in Hype Williams. Meet me after dark, meet me after dark. An dieser Stelle ein kleiner Break, nachdem ich mir die Freiheit einfach mal herausgenommen habe, neben Slaggebet heute in dieser abendlichen, nächtlichen Sendung auch von dem Dänen Thomas Barfod zwei Titel in einer Linie zu spielen aus seinem jetzt soeben erschienenen Album Love Me. Dieser Mann war es zuvor eigentlich weitgehend, er hat schon mal ein Soloalbum veröffentlicht, das klammern wir mal aus, weitgehend gewohnt, sehr straight nach vorne zu spielen bzw. zu produzieren. Er ist Drummer, er ist es immer noch, der dänischen Disco-Wave-Band Who Made Who. Er hat zahlreiche Hausplatten produziert. Hier holt er so seine sentimentale, schwelgerische Seite einmal mehr hervor und es gelingen ihm wirklich wunderbar geschnittene Tracks. Nina Kienert, die schwedische Sängerin, unterstützt ihn auf einer ganzen Reihe von Titeln. Bei einem, den ich auch in der letzten Woche bereits spielte, Honey, nämlich greift die dänische Band Sleep Party People mit ein. Den hatte ich hier zuletzt gespielt. Davor haben wir Inga Copeland gehört, die aus Estland stammt, wie Maria Minerva, die ich heute schon gespielt habe. Because I'm Worth It heißt das Album, das Soloalbum von Inga Copeland, die sich kurz und bündig Copeland nennt, und deren es ist eine Art von Mini-Album. Es hat eine relativ geringe Spielzeit, die so knapp unter 30 Minuten liegen dürfte. Mitproduziert hat der britische Produzent Actress dieses Album, das einmal mehr sehr starke, spooky, geheimnisvolle, verwaschene Seiten hat. Und in dem Titel, den ich eben spielte, sehr starke, zumindest für meine Ohren, Anklänge in Richtung Burial besitzt, mit diesen großartigen Echolot-Sounds, die da so rein platziert worden waren. Davor zweimal Beat Science, einmal Matthew David, ein Schützling des amerikanischen Brainfeeder-Labels, das von Flying Lotus geleitet wird, mit sehr traumwandlerischen, wirklich wunderschönen Tracks. Matthew David, sein Album In My World. Und dann aus seiner Nachbarschaft aus Los Angeles den Produzenten Napoleon, den will ich auch noch erwähnen, mit einem Titel aus seinem Incursio-Album. Vor einigen Monaten habe ich mal einen ganzen halben Tag zumindest mit dem Essener Musiker Nils Herzogenrath verbracht, der als Vomit Heat bereits als Teenager eine Musik gemacht hat, die der Pitchfork Internet Bibel zu Ohren kam und dort unheimlich abgefeiert worden ist. Dann haben sich einige Sachen, was Veröffentlichungen betrifft, bei Nils verzögert. Vomit Heat gibt es aber immer noch als sein Projekt. Mittlerweile ist er Mitglied einer Gruppe namens Oracles, die ihre Homebase in Berlin hat, und bei Oracles trommelt ein Mann, den ich jetzt auf dem Orange Blossom Festival auch sehen konnte, mit seiner meines Wissens angestammten Band Lingby. Großartige Gruppe, über die ich hier bei Zeiten noch einige Worte mehr verlieren möchte. Nils jedenfalls war es, der mich hinwies auf eine neunköpfige Jam Drone Krautrock-Band aus dem Saarland, eine kosmische Horde, wie sie sich selber auch schon mal bezeichnen, die Gruppe Data Shock. Die Pyramiden von Gießen, ein Album, das ich mir dann besorgte, großartig, dem jetzt ein Nachfolgeralbum folgt, keine Oase in Sicht, heißt es. Von dieser neunköpfigen Gruppe Data Shock, wer Zeit und Lust hat, möge sich einige Bilder dieser jungen Typen mal im Internet angucken. Wer glaubt, hier irgendwie auch optisch eine Fortsetzung dessen zu sehen und zu erleben, was in den 70er Jahren deutschen Krautrock ausgemacht hat, der wird sich wundern. Nein, es ist keine direkte Fortsetzung von Krautrock. Natürlich sind Einflüsse da. Aber lassen wir die Musik doch einfach sprechen. Data Shock, keine Oase in Sicht, das Album, und daraus ein Titel mit immerhin etwas mehr als 6 Minuten Länge, der heißt Rubinregen aus der spirituellen Sphäre. Thank you. in aller Kürze. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dir und euch eine gute, friedliche, schöne, gesunde Woche. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bin raus. Datashock. Ciao.